Das menschliche Hirn ist eine Pandora-Büchse mit elektronischen Strömungen. Aber wir sind erst ganz am Anfang. Die meisten Gehirne sind nur Befehlsempfänger. Wie auch immer, ein paar sind weiter. Sie senden und empfangen Signale, die sie ausgesucht haben. Ist es zu Ende, Juri? Nein, Genosse Premier. Es hat gerade erst begonnen. Ich steig gleich dicht, Thank you.